Eine junge Frau und ihre Schwiegermutter werden in ihrer Bauernhütte am Rande des Bambuswaldes von einer Gruppe wilder Samurai überfallen, missbraucht und in Brand gesetzt. Doch unerwartet taucht zwischen den Resten der verkohlten Hütte ein schwarzes Kätzchen auf und leckt die Wunden der beiden Frauen. Fortan geistern diese, rachegetrieben, durch den Bambuswald, verführen Samurai, beißen ihnen die Kehlen durch und trinken ihr Blut. Der für diesen Teil des Landes berufene Kriegsherr ist davon wenig begeistert und beauftragt einen jungen Mann, die beiden Geister zu töten, der zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht weiß, dass es sich dabei um seine Ehefrau und Mutter handelt, die er vor Jahren zurücklassen musste, um in den Krieg zu ziehen. Von diesem Dilemma handelt Kuroneko von Kaneto Shindo aus dem Jahr 1968. Warum der Film ein Vorreiter vieler japanischer Horrorfilme ist, die wir heute kennen, und wie man es schafft, selbst in einem Genrefilm Sozialkritik unterzubringen, darüber sprechen wir heute in Kino Chiwa, dem Podcast über den japanischen Film. Herzlich willkommen zur vierten Ausgabe von Kino Chiwa. Ja, heute mit einem ungewöhnlichen Film, und zwar das erste Mal ein Schwarz-Weiß-Film, der auch etwas älter ist, Kuroneko. Manche von euch werden von dem Film gehört haben, geistert er doch immer wieder durch diverse Arthouse-Labels wie Criterion oder Masters of Cinema. Mein Name ist Memo, ich komme aus Deutschland und ein paar Kilometer weiter in Wien sitzt Max. Hallo Max. Hallo. Und Max hatte ein wenig Sorge, dass dieser Film nicht gut ankommen wird, weil, ja Max, vielleicht kannst du selbst dazu was sagen. Naja, ich habe irgendwo die Sorge gehabt, dass der Film schlecht gealtert ist, weil es doch einige Jahre her war, dass ich ihn gesehen habe das letzte Mal. Aber jetzt in Vorbereitung auf diese Folge bin ich drauf gekommen, dass diese Sorge komplett unbegründet war. Ja, das geht mir ebenso. Ich habe ihn auch vor vielen, vielen Jahren gesehen. Ich hatte nur sehr wenige Erinnerungen an den Film, aber war dann doch überrascht, wie frisch und moderner dann doch rüberkommt, gerade in Anbetracht diesen Jahres und auch in Anbetracht dessen, wie schnell Genrefilme altern können. Ja. Ich habe einen Vorschlag, was diese Folge betrifft, und das könnte so ein bisschen unser Stick werden in diesem Podcast, dass, wenn wir einen Schwarz-Weiß-Film besprechen, wir uns vielleicht siezen sollten und das Publikum ebenso. Ja, also ich habe prinzipiell nichts dagegen, denn die Österreicher sind im Vergleich zu den Deutschen eh immer etwas zögiger, wenn es darum geht, das Du-Wort anzunehmen oder anzubieten. Aber ja, wenn du so willst oder wenn sie so wollen, wenn sie, gerne. Es ist auch sehr japanisch, sehr, nicht so sehr überhöflich, distanziert. Ja, wenn es dann so ein Konflikt kommt, können wir uns dann irgendwie leichter sagen, sie Idiot statt du Idiot. genau, so machen wir das. Also, Kuroneko, ja, wenn man den Film jetzt heute sieht, dann kommt er anfangs so ein bisschen wie so ein, ja, künstlerischer Rape-and-Revenge-Film rüber. Der Grundplot wurde ja jetzt schon in der Beschreibung klar und deutlich erzählt, das ist keine besonders komplizierte Geschichte. Was ich aber sehr, sehr interessant finde, ist, wie sehr dieser Film bereits 1968 ein Nährboden war für die Horrorfilmwelle, die wir später in Japan erfahren haben. Vielleicht beginnt mit Ringo oder dem Film von Kiyoshi Kurosawa. Viele Elemente finden sich hier. Die Geister mit den schwarzen Haaren, die Rachegelüste, diese unheimlichen Schwärzen, der Umgang mit Ton, also das, was man ja oft sieht in japanischen Filmen, dass sehr viel Horror mit Stille erzeugt wird. Das ist schon alles vorhanden hier. Und besonders auffallend ist halt der Einsatz der Katze. Die Katze ist ja ein sehr, sehr, sehr beliebtes Motiv, nicht nur in Horrorfilmen, sondern auch im Alltag als Element des Aberglaubens. Und wenn ich richtig informiert bin, haben Sie sich ein bisschen näher auseinandergesetzt mit diesem Thema. Vielleicht können Sie etwas dazu sagen. Ja, die Katze ist in vielen Bereichen der japanischen Kultur und Popkultur ein Fixpunkt. Und das ist nicht erst so seit letzte Woche, die Bahnhofswärterkatze Tama verstorben ist, die im Alleingang eine von der Einstellung bedrohte ländliche Zuglinie bewahrt hat, weil sie die durch ihre Cuteness und ihre Uniform, die sie täglich getragen hat, die Station zu einer Pilgerstätte für Katzenwahnsinnige gemacht hat. Aber genau, also die Katze ist in der Tat eine mystische Figur auch in der japanischen Volkserzählungs- und Sagenwelt. Viele von euch werden, oder von Ihnen, müssen wir eigentlich das Publikum auch sitzen, oder? Ja, selbstverständlich. Ja. Also viele von Ihnen haben sicherlich schon diese wie nennt man das, diese Katzenfiguren gesehen, die ständig mit der Pfote auf und ab winken. Die stehen oft am Eingang von japanischen Restaurants oder Geschäften. Und diese Katzen werden Maneki-Neko genannt und basieren ebenfalls auf einer Volkserzählung, nämlich dass ein Samurai oder irgendein anderer hochrangiger Militär, der von einer Katze eben hergerufen wurde, indem sie mit der Pfote gewunken hat und er dann auf die Katze zuging und just in dem Moment, nachdem er losgegangen ist, schlägt ein Blitz ein an der Stelle, wo er vorher gestanden hat und seither gilt die Katze als ein Glücksbringer. Ja. Die Katze ist aber auch so ein Tier, das ja für den Menschen etwas oder in der Beziehung zum Menschen etwas ambivalent ist, weil die Katze ist ja sehr, sehr eigensinnig. Sie ist nicht so wie ein Hund, das sich leicht bändigen oder dressieren lässt. Aber trotzdem ist die Katze ein sehr emotionales Wesen, das auch ein Feingefühl hat für seinen Besitzer und in den richtigen Momenten ja auch zu einem kommt und einen tröstet und so, ja. Ja, ein bisschen, ich glaube, das ist auch der Grund, warum die Katze auch gerade in der Kulturgeschichte immer wieder auch so eine Metapher für die Frau an sich ist. Immer als ein Wesen, das auf der einen Seite halt sehr viel Wärme und Nähe spendet, aber auf der anderen Seite auch immer ein Geheimnis bleibt, ja. Quasi ein Raum, den man nicht betreten kann. Und ich glaube, deswegen ist sie auch so gut geeignet für Horrorfilme. Weil genau in diese Ambivalenz kann eben der Horror gut eindringen. Aber wo wir gerade bei Horror sind, stelle ich mir so ein bisschen die Frage, man kennt es ja und du und Sie kennen es ja sicherlich auch, wenn man von Bekannten oder Freunden gebeten wird, Horrorfilme zu empfehlen, dann geht das sehr oft nach hinten los, weil Filme, die man selbst irgendwie als besonders gruselig in Erinnerung hat, dann auf Gelächter stoßen und so eine gewisse Geringschätzung mit dem schnippischen Kommentar, dass das ja jetzt nicht besonders gruselig war. Das passiert heutzutage selbst mit so Filmen wie Der Exorzist oder Shining, Ja, die zu absolut. ihrer Entstehungszeit wirklich absolute Reißer waren. Und dieser Film wurde, soweit ich informiert bin, damals durchaus als Horrorfilm vermarktet. Es gibt Elemente da drin, die habe ich ja eingangs schon erwähnt, die dafür sprechen, aber andere eben auch nicht, denn diese beiden Frauen, die dann zu Geistern werden aus Rachegründen, denen schlägt eine unglaubliche Sympathie des Regisseurs entgegen. Also sie bleiben kein anonymer, gesichtsloser Horror, ähnlich wie im christlich-westlich geprägten Kino, wo das Böse per se existiert, sondern es gibt einen Grund dafür, dass sie eben zu dem geworden sind, was sie sind. Und diesen Grund finde ich sehr interessant, weil, wenn man sich so ein bisschen in der Filmografie des Regisseurs umsieht, dann entdeckt man sehr schnell, dass es bei ihm eine unglaubliche Liebe zu einem Klassenkonflikt gab. Ja, also dem Konflikt zwischen zum Beispiel in diesem Fall der verarmten Bauernbevölkerung und diesen, ja, hochrangigen Samurai, die ein Leben in Saus und Braus leben, städtisch, alles ist gesorgt, es gibt keine Probleme, man muss einfach nur noch Befehle erteilen und nicht aufs Schlachtfeld ziehen. Und diese Elemente ziehen sich durch sehr viele seiner Filme. Vielleicht können Sie etwas dazu sagen, weil ich habe ehrlich gesagt nur drei Filme von ihm gesehen. Ich bin da nicht so bewandert, aber vielleicht können Sie das ein wenig weiter ausführen. Die Filme von Shindo haben in der Regel eigentlich immer einen sozialkritischen oder sozialpolitischen Subtext. Und ich finde, bei Bakeneko ist der ganz, ganz evident, weil man muss auch den historischen Hintergrund der Geschichte betrachten, der nicht zwingend notwendig ist, um den Film zu genießen. Ja, das ist ja eine der Eigenschaften von tollen Filmen, dass sie eben auf zwei oder mehreren Ebenen funktionieren, komplett eigenständig. Aber was schon interessant ist als Hintergrundinformation, ist, dass dieser Film im sogenannten Sengoku-Zeitalter angesiedelt ist. Das war eine Zeit in Japan, eine Ära zwischen dem 15. und 16. Jahrhundert, in dem das ganze Land nicht wirklich geeinigt war unter einer Führung, sondern aufgeteilt war und unter sogenannten Daimyos, das sind solche Kriegsherren, die halt alle ihre kleinen Armeen oder so paramilitärische Organisationen, kann man eigentlich sagen, betrieben haben und das ganze Land in Krieg und Chaos eigentlich untergegangen ist. Und was das jetzt gesellschaftlich bedeutet hat, und das ist einer der zentralen Punkte dieses Films, ist nämlich durch den enormen Bedarf an Samurai-Kriegern war es zum ersten Mal möglich, für den Bauernstand den sozialen Aufstieg in die Samurai-Klasse zu schaffen. Ja. Und das passiert hier nämlich mit dem Sohn der Mutter und eben der Ehefrau dieses Mannes, und der aber abwesend ist, weil er eben gerade sich einen Namen als Samurai irgendwo im Norden macht. Und das ist eben ein zentrales Element des Films, weil es hier um Klassen geht. Und es geht auch darum, dass diese Geschichte, du hast vor am Anfang erwähnt, dass dieses Bauernhaus am Rande eines Bambuswaldes ist. Und diese Sträucher und Bäume und Gräser und so, das sind oft in Shindos Filmen Metaphern für die Gesellschaft. Das ist zum Beispiel in seinem vermutlich bekanntesten Horrorfilm Onibaba, der, glaube ich, vor Kuroneko entstanden ist. Genau, davor, irre. Ja. Genau, und da siehst du auch die ganze Zeit Bauern durch sehr hohe Gräser laufen und das ist alles irgendwie so ein Dickicht. Man kann nicht wirklich diese Gesellschaft durchschauen und weder von außen noch für die da drinnen sind. Ja. Und ein anderes Symbol dafür ist in Kuroneko das Rajamon-Tor. Ja. Das Rajamon-Tor war ein riesiges Tor, eine Festung, die damalige Hauptstadt Japans, nämlich Kyoto, abgeschirmt hat. Es liegt im Süden und dieses Rajamon-Tor taucht ständig auf in diesem Film. Viele Zuhörer werden es vermutlich kennen aus Rashomon von Kurosawa. Das ist der auf einem Geschichtsband basiert und eine dieser Geschichten ist auch an die ist auch Kuroneko angelehnt. Und dieses Rajamon-Tor ist im Kuroneko jetzt ein Erzählelement, nämlich es teilt eben diesen Wald, in dem die Geister dann leben, beziehungsweise der Bauernstand und die herrschende Klasse, ja, die Samurai, die aber auch nicht diese ehrenhaften Samurai sind, so wie, und die Samurai werden in Shindos Filmen immer relativ negativ dargestellt, ja, weil sie sind immer Feinde von Bauern, sie sind Banditen, ja, und das ist das elementare Charakteristikum dieser Sengoku-Zeit, dass eben noch nichts geeint war und diese Samurais eben wie wilde Banditen durch das Land gezogen sind. Ja, ich fände das ja immer sehr interessant, wenn Genrefilme es schaffen oder vermeintliche Genrefilme es schaffen, einen sozialen Kommentar unterzubringen oder irgendwie einzupflegen, weil es immer auch dann so ein bisschen der Verantwortung des Zuschauers überlassen ist, diesen Kommentar entweder zu akzeptieren oder überhaupt zu verstehen oder zu übersehen. Aber der Film zumindest noch auf einem gewissen Genre-Level als Unterhaltungsfilm funktioniert. Und oft wird das ja auch angezweifelt. Also es gibt ja oft den Vorwurf der Überinterpretation, dass man jetzt irgendwie durch sein eigenes geprägtes Weltbild versucht, in diesem Film etwas zu sehen, was er nicht ist. Es gibt aber eine Möglichkeit, das immer gut zu überprüfen, und das ist nämlich, wie dieser Film gedreht ist, weil wir wissen, dass jede Einstellung auch eine Frage der Moral ist, das hat Herr Guder damals so schön festgelegt, und auch wenn es so ein bisschen ein abgeschmackter Spruch ist, stimmt er gerade im Kontext dieses Films, weil diese dramaturgische Pattsituation, auf die er zusteuert, nämlich, dass Mutter und Ehefrau einen Schwur geleistet haben, Samurai zu töten und ihr Blut zu trinken, quasi auf einen Samurai stoßen, der ihr Sohn ist und ihr Sohn bzw. ihr Mann dann nach oben will in diesem Klassenkampf, ja, dafür die Geister töten muss, die aber zugleich auch seine Frau und seine Mutter sind. Das ist eine Situation, die nicht aufgelöst werden kann. Und sie wird auch zum Ende des Films nicht aufgelöst. Das fand ich sehr, sehr konsequent, dass selbst Shindo keine Antwort auf diese Frage hat, nämlich so einen Zustand beschreibt, in dem das Ganze halt verharrt, fast schon wie so ein ewiger Kampf, der in der japanischen Geschichte nicht auflösbar ist. Aber nochmal kurz zurück, ich bin jetzt ein bisschen abgeschweift, wie man das überprüfen kann, ist nämlich, wie dreht er das? Und wenn man sich den Film so ein bisschen genauer ansieht oder beim zweiten, dritten Mal sehen, fällt es ja auf, dass zum Beispiel sämtliche Figuren, die aus einer höherklassigen Gesellschaftsschicht kommen, sind immer unterschichtig aufgenommen. Und die unten stehen, sind immer aufsichtlich aufgenommen, gerade in der persönlichen Begegnung, hast du halt immer dieses extreme Ungleichgewicht, selbst auf Kameraebene. Es ist auch immer, dass der Vorgesetzte steht und der Bauernsamurai kniet. Also da erzählt sich schon visuell das ganze Problem, dass der Film eben auf der Metaebene auch behandelt. Und das finde ich sehr, sehr gelungen und sehr, sehr interessant. Gerade aus heutiger Perspektive, glaube ich, wo auch wieder ein gewisses Bewusstsein dafür da ist, dass Filme nicht nur Filme sind und Unterhaltung, sondern zugleich auch sehr oft, wenn auch ungewollt oder gewollt, eine Ideologie transportieren. Aber haben Sie Kuroneko als gruseligen Film empfunden? Hatte sie in irgendeiner Form gegruselt? Naja, gut, die Sache ist natürlich, Horrorfilme leben von der Atmosphäre, nicht? Und durch dieses ganze Setting, das Kuroneko hat und das auch sehr toll stilisiert wird mit dem Spiel von Licht und Schatten, das für diese Zeit in Horrorfilmen noch nicht so verbreitet war. Man muss da noch dazu sagen, diese ermordeten Frauen, die dann zu katzenartigen Wesen werden, das war ein Filmgenre in Japan, ja. Bakeneko heißt das, Geisterkatzengenre. Allerdings ist Kuroneko in der hinsichtlich dessen atypisch innerhalb des Genres, weil sich die Rache der ermordeten Frauen gegen den kompletten Samurai-Stand wendet. Und in den Filmen davor war es bisher nur so, dass es sich eben gegen den einzelnen Mörder oder eben die Beschuldigten in dem Mordfall gestellt hat. Und das zeigt eben, dass dieser Film das Genre schon ein ordentliches Stück weitergebracht hat, dass eben Rache generell, also dass die Rache ausgeübt wird, nur der Rache wegen, ja. Und nicht aus einem spezifischen Grund. Ja, ich muss ja sagen, was den Film für mich als Horrorfilm auch wirklich auszeichnet, ist halt diese umwerfende Atmosphäre. Also von dem sich wirklich auch viele Filme heutzutage etwas abschneiden können. Also diese unglaublich, der Film, es muss dazu gesagt werden, er ist in einem extremen Breitbild gedreht. Ich glaube, in einer Ratio von 1:2:5:0, also das Breiteste, was man quasi damals haben konnte. Wodurch man natürlich. Ich habe vorher extra noch nachgeschaut. Achso, was ist das Format? Es ist 2:35. Achso, okay, das normale Scope-Format. Okay, alles klar. Genau. Ja, gut, ja. Danke. Aber was nichtsdestotrotz extrem breit ist, immer noch. Und wodurch man natürlich die Möglichkeit hat, wahnsinnig viel Fläche mit Schwarz auszumalen im Kino. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wenn man den Film damals gesehen hat, muss es unglaublich umwerfend gewesen sein. Ja, einfach so viel Schwarzfläche zu haben, die sich dann mit der Dunkelheit eines Kinos vermischt, ja, und vorne auf der Leinwand dann vereinzelte kleine Lichtkleckse erscheinen, in denen halt die Geister quasi präsentiert werden. Und ähnlich verfährt er ja auch mit dem Ton. Also auch der Ton ist sehr stilisiert. Der Film spielt mit sehr viel Stille, in die dann einzelne Geräusche klingen. Er funktioniert nicht so viel über irgendwelche Sound-Schock-Effekte oder besonders gruselige Musik, bis auf den Vorspann und partiell durch den Film verteilt. Und das ist sehr ungewöhnlich. Es ist in der Hinsicht so ein bisschen fast schon so ein stiller Horrorfilm. Es gibt aber, was mir aufgefallen ist, es gibt ein Stilmittel, von dem ich immer dachte, dass es Evil Dead zugesprochen werden kann. Das ist nämlich dieser 360-Grad-Schwenk. Also in Evil Dead 1 gibt es ja diese Szene, wo er in den Keller kommt zum ersten Mal und die Kamera beginnt auf einem Close-Up von ihm, auf einer Nahaufnahme und macht dann einen 360-Grad-Schwenk einmal durch den kompletten Raum und landet dann wieder auf ihm, was fast schon eine unerträglich lange Zeit dauert. Und das nutzt schon dieser Film. Also er ist auch sehr, sehr originell in der Auflösung. Auch was jetzt zum Beispiel so Effekte betrifft, wenn die Geister halt rumfliegen, wenn es dann tatsächlich zu Kampfsituationen kommt zwischen Samurai und Geist, wurde damals schon mit Das erinnert ja ein bisschen. Ja. Das erinnert ja ein bisschen an so Hongkong-Kino, Wuxia. Filme, ja, in denen absolut. Die Kämpfer auch herumfliegen. Ja. Aber es erinnert mich zum Beispiel auch. Das unterstreicht aber auch das katzenartige Wesen der Frauen, weil du siehst immer sehr genau, wenn, es kommt glaube ich zweimal vor in dem Film, wenn also diese Geister, meistens ist es die Ehefrau, die junge Frau, diese Samurai in ihr Haus im Bambuswald lockt. Und meistens ist es so, dass der Samurai hinter der Frau auf dem Pferd reitet und es kommt, glaube ich, zweimal vor, dass da so eine Pfütze ist im Wald. Mhm. Und die Frau sagt dann immer, pass auf, da ist eine Pfütze. Und sie springt jedes Mal so ganz, fast schon in Slow Motion über so eine 10 cm breite Pfütze. Ja. Und es wirkt aber dann wirklich wie ein ganz sanfter Sprung mit sanfter Landung, der eigentlich nur eine Katze gelingen kann. Ja. Ja, du hast, ich glaube, das Stichwort Wuxia passt ganz gut, weil man natürlich auch ein sehr ähnliches Plot-Element später in einem Film wie Chinese Ghost Story hatte, wo eben eine junge Frau, ein Geist, Männer anlockt, sie verführt und diese daraufhin umgebracht werden in Chinese Ghost Story 1, falls Sie sich erinnern, mit dieser riesigen Zunge. Und das hat mir auch ganz gut gefallen in diesem Film, wie generell halt dieses Mittel der Sexualität eingesetzt wird, dass es eben ja auch ähnlich wie die Katze, ja, kann es dazu dienen, halt Leben und Frieden zu schenken, weil es kommt dann später dieser Moment, dass wenn der junge Mann dann auf die beiden Geister trifft, das fand ich auch sehr schön erzählt, wie nicht klar ist für ihn, ob es sich dabei um die Geister seiner verstorbenen Liebenden handelt, beziehungsweise seiner Ehefrau, und er dann die Möglichkeit bekommt, 7 Tage und 7 Nächte mit ihr eine Beziehung zu führen, also auch wirklich sehr viel miteinander zu schlafen, Zärtlichkeiten auszutauschen, und sie deswegen in der Hölle landet, weil das offenbar der Deal war, den sie eingehen musste dafür. Und das fand ich sehr schön erzählt, dass Sexualität so funktionieren kann, aber sie kann auch Lockmittel sein, um eben ja ahnungslose Samurai in die Hütte zu bringen, anzulocken, die dann auf sehr, sehr grausame Art und Weise dann erlegt werden, mitten im Akt. Ja. Und das spiegelt auch, sich das Kätzchen ganz gut. Ja, das ist auch eine andere Sache, die bei dem Film sehr ungewöhnlich ist, nämlich dass diese Verwandlung der Frauen in diese Geister einer Gesellschaft, einer Wandlung der Gesellschaftsschicht, der sie angehören, gleichkommt. Man muss das so sagen, die Frauen waren wirklich die ärmstmöglichen Bauern davor, und eine Fähigkeit, die sie dann erlangen durch das Geistwerden, ist eben, dass man sich so Räume erschaffen kann. Ja? Und sie erschaffen sich dann ein nobles Anwesen mitten in dem Wald und tragen auch sehr feine Kleidung und sind aufwendig geschminkt. Und als dann eben dieser Sohn zurückkommt und in dieses Haus gelockt wird, so wie schon zig Samurai vor ihnen, erkennt er sie eben nicht am Anfang. Ja? Oder er hat vielleicht eine Ahnung, aber er erkennt sie nicht. Und er erkennt sie in erster Linie nicht, weil sie einfach anders gekleidet sind. Sie sind anders geschminkt und so weiter. Ja? Und das ist auf jeden Fall eine andere Andeutung auf was der Aufstieg in eine höhere Schicht mit uns anstellen kann, ja, dass man sich nicht mehr selbst erkennt oder nicht mehr seine eigenen Leute erkennt oder vergessen hat. Und diese Thematik mit der Aufopferung seiner Frau, die, wie Sie gerade beschrieben haben, bereit ist, nach 7 Tagen zu sterben, also in die, keine Ahnung, die Geisterhölle zu kommen. Also eine bewusste Entscheidung, die gegen quasi diese bestehende Geisternorm geht. Ja, also es ist auch ein bisschen so, dass eine Andeutung darauf, dass diese junge Frau die zwar ein Geist ist, aber sich trotzdem irgendwo emanzipiert, eine bewusste Entscheidung für die Liebe trifft und die Mutter das aber nicht macht. Ja, die Mutter geht so weit, dass sie ihren Geisterauftrag quasi, nämlich die Samurai zu töten, zu der jetzt auch ihr Sohn gehört, ob sie möchte oder nicht. Sie geht so weit, dass sie diesen Auftrag instinktiv weiterführt. Nein, sie verliert ja auch die Kontrolle im Laufe des Films. Also wenn er sie zum ersten Mal wieder trifft, dann hat man noch das Gefühl, okay, sie ist sich ihrer Gefühle gegenüber dem Sohn bewusst, aber hat eben einen Schwur geleistet an irgendwelche Dämonen. Ja, das wird nie wirklich klar. Aber im fortlaufenden Film dann immer mehr und mehr selbst zu einem Dämon wird. Es gibt ja dann immer diese Subliminalbilder, wenn er sie dann plötzlich als gehörntes Wesen sieht oder als katzenartiges Wesen. Also da gibt es offenbar auch eine Art Transformation, die man ja auch in vielen Horrorfilmen kennt. Ja, also die Infektion, so ein bisschen dieser, ja, der Effekt der Infektion, der immer weiter wuchert und Ja, bis man sich dann Ja, eben genau. darin verliert. Aber wir haben jetzt sehr viel über soziale Kommentare gesprochen, über ja fast schon so ein bisschen so Genrewissenschaft. Man muss aber sagen, jetzt unabhängig davon ist es wirklich ein unterhaltsamer Film. Also er hat tolle Szenen, er hat sehr, sehr coole Effekte, die bis heute eben auch genutzt werden. Er ist sehr unterhaltsam, er hat ein großartiges, fast schon so griechisch-schicksalhaftartiges, tragisches Dilemma, das wir eben beschrieben haben. Ich denke, man kann sich diesen Film heute noch wirklich getrost ansehen, ohne sich irgendwie schuldig zu fühlen oder zu glauben, dass er jetzt 90 Minuten seiner Zeit vergeudet hat. Also ich würde ihn auf jeden Fall empfehlen. Was ist Ihr Urteil? Ich empfehle ihn auf jeden Fall. Also ich finde, das ist auch ein relativ guter Einstieg in dieses Geisterfilm-Genre, von dem, also das wirklich eine Vielzahl nicht nur visuell toller Horrorfilme beinhaltet. Also gerade diese Zeit, 60er Jahre, auch 70er Jahre, wo es dann viel mehr Farbe gibt und wo man auch wirklich froh sein kann, dass Japan so früh das CinemaScope-Format adaptiert hat. Also da gibt es unglaubliche Beispiele. Als zweiten Film würde ich vielleicht sogar Kaidan empfehlen. Ja, das ist Kaidan ist super, ja. eine Anthologie von mehreren berühmten Geistergeschichten. Also ich habe das Glück gehabt, das letztes Jahr auf 35 mm zu sehen. Also das ist ein absoluter Augenschmaus. Und ja, es sind klassische Geschichten, Sagen, Volkserzählungen. Und das finde ich ganz gut, weil diese Filme, also diese Geschichten sind, es ist klar strukturiert und selbst wenn man jetzt nicht mit dem historischen Kontext so bewandert ist, kommt man doch ganz gut mit, weil im Endeffekt sind diese Geschichten nicht viel anders als griechische Sagen oder römische oder was auch immer, ja. Und ja, ich finde es sehr zugänglich, ja, und auch Leute, die vielleicht sonst nichts aus dieser Zeit schauen würden, ich würde mal einen Blick auf jeden Fall riskieren. Ja, und ich denke auch, dass selbst dieser soziale Kommentar, der in dem Film beinhaltet ist, auf sehr viel Resonanz stoßen kann, weil wir ja gerade heute in Deutschland, ich nehme mal an, in Wien wird das nicht anders sein, genau diese Frage halt der Schichten und Klassen wieder sich aufgetan haben und viele Leute sich natürlich die Frage stellen können, wenn sie aus ärmeren Verhältnissen kommen oder lass es irgendwie Proletariat oder Arbeiterklasse sein und es schaffen aufzusteigen, wie sie dann mit ihrer Vergangenheit umgehen und versuchen halt, ja, die Geschichte ihrer Familie eben mit ihrem neuen Leben zu vereinen. Ich glaube, das kommt gar nicht so selten vor, wie man glaubt. Die Zeiten haben sich nicht groß geändert. Und ich würde sagen, wir kommen langsam zum Ende unseres Podcasts. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns natürlich sehr über eine positive iTunes-Bewertung. Wenn ihr sogar Muse und Zeit habt, dann könnt ihr einen kleinen Kommentar hinterlassen. Wie gesagt, das ist immer ein sehr, sehr schönes Geschenk für uns. Und natürlich, wenn ihr die Filme dann seht, also sollten wir euch genug Lust drauf gemacht haben und ihr seid komplett anderer Meinung, ihr denkt, was ist das für ein Unsinn, ich sehe das anders, dann schreibt es uns in die Kommentare. Wir antworten sehr gerne, wir diskutieren da auch sehr gerne. Solltet ihr unserer Meinung sein, könnt ihr euch natürlich beteiligen und weiß nicht, vielleicht bedankt ihr euch sogar, muss aber nicht sein, wie ihr mögt. Ja, nächste Woche sehen wir uns zum ersten Mal mit einem sehr, sehr aktuellen Film, der ein Kino stattfeiert in Deutschland, was ja eine große Seltenheit ist. Ich werde jetzt nicht sagen, welcher Film es ist, das erfahrt ihr wie immer montags auf Twitter oder auf Facebook. Und ich würde sagen, ich verabschiede mich hiermit. Herr Max, vielen, vielen Dank. Es war mir eine Freude. Es war sehr fundiert mit Ihnen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Biete Ihnen das Duo-Wort an, wenn Sie wollen. Nächstes Mal du, vielen Dank, das nehme ich an. Danke. Adieu, adieu. Gut, alles klar. Ciao. Auf Wiedersehen.